Die Revue des verdienten staatlichen Chorensembles der Morambung Band und des Ensembles Wang Jiesan fand vom 24. bis zum 30. September in der Stadt Hamhung vom Bezirk Südhamgyong mit großem Publikumserfolg statt. Das Großtheater Hamhung wimmelte jeden Tag von zahlreichen Besuchern aus den Städten und Kreisen des Bezirkes, darunter Werktätigen und Studenten. Die Künstlerinnen und Künstler von drei namhaften Ensembles gaben vom ersten Tag ihres Auftrittes an, durch revolutionäre und kämpferische Darbietung den Bürgern des Bezirkes Südhamgyong, die sich mit der unerschöpflichen Kraft der Selbsthilfe zur Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung einsetzen, Siegeszuversicht und Mut. Kim Bong-yong, Vorsitzender des Volkskomitees des Bezirkes Südhamgyong, sagte, dass die gelungene Revue den Zuschauern noch einmal die unvergänglichen Verdienste der Staatsführer um diesen Bezirk gezeigt habe. Kim Gwang-o, Abteilungsleiter des Vereinigten Düngemittelwerkes Hungnam, hob hervor, dass Marschall Kim Jong-un den Bewohnern des Bezirkes den Mut zur Verstärkung der Feuerflamme von Südhamgyong geschenkt habe und dass er gemäß seinem Vertrauen und seiner Erwartung im Geiste des Schaffens aus eigener Kraft die Produktion der Düngemittel für die Landwirtschaft vor Posten des Schutzes des Sozialismus steigern werde. Liu Yong-suk, Chefingenieur des Vereinigten Vinylenwerkes, 8. Februar erklärte seinen Willen dazu, nach den sozialistischen Marschlädern bei der Produktion Aufschwung herbeizuführen. Park Yong-chol, stellvertretender Abteilungsleiter der Verwaltung für Fischerei vom Bezirk Südhamgyong, stellte fest, dass die Darbietungen der renommierten Künstlerorganisationen die Bürger des Bezirkes mit revolutionären und kämpferischen Elan erfüllt hätten. Die Mitglieder des Heldenzuges Kogyong-chan in der Grube 5. April des Bergwerkes Kumgol und die Arbeiter des Heldenbergwerkes der Jugend Taehung und des Bergwerkes Ryongyang unter dem Vereinigten Erzbergwerkes Komdok äußerten ihren Entschluss, mit der unveränderlichen Überzeugung vom Sieg unter der Führung von Kim Jong-un im Geiste von Malima Tempo aktiv zu arbeiten und so bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplans ununterbrochen neue Norm und neues Rekord aufzustellen.